Die USA genießen, vereinfacht ausgedrückt, das Privileg, ihre Leistungsbilanzdefizite zu finanzieren, indem sie weiter Dollarnoten drucken. Das wird problemlos so lange weitergehen, als es nicht an Geldgebern mangelt, die gerne Dollarguthaben besitzen. Es gibt also keine dauerhaften Leistungsbilanzdefizite, ohne dass die dafür notwendigen Kreditgeber mitspielen. Zur Entwicklung der Leistungsbilanzsalden im Euroraum und bei einigen Vergleichsländern seit Beginn der Währungsunion. Deutschland hatte zu Beginn der Währungsunion bedingt durch die Integration Ostdeutschlands noch ein Leistungsbilanzdefizit. Dies wandelte sich aber seit Beginn des letzten Jahrzehnts in einen wachsenden Überschuss. Auch die Niederlande, Österreich und Finnland hatten durchgehend über die 12 Jahre der Währungsunion erhebliche und wachsende Überschüsse. Frankreich und Italien begannen mit Überschüssen und rutschten dann in kontinuierlich wachsende Leistungsbilanzdefizite hinein. Von Anfang an kritisch war das Leistungsbilanzdefizit in Spanien und von Anfang an heillos in Portugal und Griechenland. Im Falle Spaniens kumulierten sich die aufgetürmten Leistungsbilanzdefizite auf über 60% und im Falle Portugals und Griechenlands auf über 100% des BIP. In diesem Umfang hat also irgendwer auf der Welt den Wirtschaftssubjekten in diesen Ländern Kredit gegeben. Sonst hätten die Leistungsbilanzdefizite nicht entstehen können. Im Gegensatz zu den USA, die mit Dollars bezahlen, waren diese drei Länder nicht in der Lage, einfach Peseten, Escudos oder Drachmen auszugeben und damit die Gläubiger zu befriedigen. Diese Leistungsbilanzdefizite wurden finanziert durch Kredite in Euro oder in fremden Währungen. Der Verlust der eigenen Währung macht die dauerhafte Finanzierung von Leistungsbilanzdefiziten nicht leichter, sondern schwerer. Zwar ist das Wechselkurs- bzw. Inflationsrisiko der nationalen Währung durch den Euro beseitigt, beide Risiken gibt es nur noch auf der Ebene des Euroraums insgesamt. An ihre Stelle tritt aber aus der Sicht der Kreditgeber das Risiko der Zahlungsunfähigkeit, wenn einfach nicht mehr genügend Euro zur Verfügung stehen. Aufschlussreich ist die Entwicklung der Leistungsbilanzen in Großbritannien und Schweden, die ihre eigenen Währungen behalten haben. Ähnlich wie die USA hat Großbritannien kontinuierlich Leistungsbilanzdefizite. Es gibt offenbar genügend Kreditgeber auf der Welt, die Guthaben in britischen Pfund attraktiv finden. London ist ein bedeutender internationaler Finanzplatz. Viele Guthaben rohstoffproduzierender Länder mit Leistungsbilanzüberschüssen werden gern in London und teilweise auch in Pfund angelegt. Schweden andererseits hat kontinuierlich Leistungsbilanzüberschüsse, die relativ zum BIP sogar größer sind als in Deutschland. Es baut also in großem Stil Forderungen auf gegenüber dem Rest der Welt. Offenbar sind schwedische Kapitalanleger zufrieden damit, dass die Forderungen gegenüber dem Rest der Welt unaufhörlich wachsen. Schweden und Großbritannien haben beide Währungen mit schwankenden Kursen gegenüber Euro und Dollar. Flexible Wechselkurse führen also nicht automatisch zum Ausgleich von Leistungsbilanzen. Aber sie bewirken immerhin, dass Leistungsbilanzüberschüsse bzw. Defizite nicht höher ausfallen, als es der Bereitschaft der Kapitalgeber, Defizite zu finanzieren und Überschüsse im Ausland anzulegen, entspricht. Gegenüber dem britischen Pfund hatte der Euro von Beginn der Währungsunion bis 2011 einen Kursgewinn von 32%, der im Wesentlichen seit der Weltfinanzkrise zustande kam. Die starke Abwertung des Pfundes war ein Element, mit dem Großbritannien die krisenbedingten Einbrüche am Finanzplatz London bewältigte. Im exportstarken Schweden dagegen wurde die Industrie durch eine leichte Abwertung der Krone gestützt. Interessant ist, dass die polnische und tschechische Währung gemessen am Wechselkurs stärker waren als der Euro. Gegenüber dem Zloty wertete der Euro leicht ab, gegenüber der tschechischen Krone verlor er sogar fast ein Drittel seines Wertes. Das spiegelte den industriellen Aufholprozess, den beide Länder durchlaufen, und die damit verbundene Anziehung von Kapital. Die Kostenprobleme am Standort Ungarn spiegelten sich dagegen in einer leichten Abwertung des Forint. Erstaunlich ist die Entwicklung des Schweizer Franken, der von 1999 bis 2009 gegenüber dem Euro nur um 5% aufwertete und damit nicht mehr als der polnische Zloty. Erst seit Beginn der Euro-Krise treibt der Charakter des Franken als Fluchtwährung den Kurs nach oben. Gerade das Schicksal des Franken und der Schweizer Industrie wurde den Deutschen aber immer wieder warnend vor Augen geführt, wenn sie am Euro zweifelten. Es gibt allerdings keinen Indiz dafür, dass die Finanzkrise von 2007 bis 2009 ohne Währungsunion den Kurs der D-Mark stärker nach oben getrieben hätte, als dies mit dem Kurs des Franken geschah. Letztlich spiegeln Wechselkurse auch immer gesellschaftliche Gewohnheiten und unterschiedliche wirtschafts-, finanz- und geldpolitische Strategien. Sie sind Ausdruck einer sozialen Wahl im weitesten Sinne. Das Gute ist, dass die Verantwortung für unterschiedliche Ergebnisse ausschließlich bei den betroffenen Ländern selber liegt. Die Türkei hat als Land mit orientalischer Tradition einen Entwicklungspfad mit recht hohen Inflationsraten und kontinuierlicher Abwertung gewählt. Gegenüber dem Euro ist die türkische Lira seit 2000 auf ein Fünftel ihres Ausgangswertes gefallen. Verteilungsprobleme, die die Inflation löst, müssen nämlich nicht in Form von politischen Konflikten ausgetragen werden. Das anhaltend starke Wirtschaftswachstum zeigt, dass dieser Weg für die Türkei nicht ganz falsch gewesen war. Dass der Türkei in vieler Hinsicht vergleichbare Griechenland verlor dagegen im Korsett des Euro die Reste seiner bescheidenen Wettbewerbsfähigkeit und wurde zum Bittsteller und Almosenempfänger. Für Griechenlands wirtschaftliche Entwicklung wäre eine eigene Währung mit etwas höherem Inflationspfad wahrscheinlich günstiger gewesen, für sein nationales Selbstbewusstsein auch. So unterschiedliche Länder wie die Schweiz, Schweden oder Tschechien gehen dagegen eher einen stabilitätsorientierten Weg nach deutschem Muster und haben auf diese Weise nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Ein Problem kann dann entstehen, wenn man Länder und Gesellschaften mit unterschiedlichen Kulturen im selben Währungsraum zusammensperrt. Das ist mit der Europäischen Währungsunion geschehen. Der Kulturkampf hinter den Kulissen, aber auch offen in den Medien, geht eben auch darüber, ob in der Währungsunion ein germanischer oder ein romanischer Stil gelebt werden soll. Dies lässt sich weder wissenschaftlich entscheiden noch politisch empfehlen. Erwiesen scheint jedoch, dass man die Stile nicht ungestraft mischen kann.